Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 93 mit Golden Earring. Hermann Broad und Wild Romance. Pink Floyd. The Pretty Things. The Rolling Stones. Randy Newman. Alfred Newman. Ledaps Amod. Jerry Goldsmith. Duke Pearson. Chimande. Billy McLaughlin. Sleepy John Estes, The Coasters und The T-Set. There's a voice in my head that drives my heel. forgotten song. I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Randall is coming on strong. And the newsman sang his same song. Smell sugar. wet stained sheet. And I watch this French sugar mama licking my feet. Anything I can think of, child, won't seem to be enough. I'm a friend with your daddy, I'm a friend with your dog, just to get you, honey, to let me beg and you love. You know when the snow is wetting my old wooden chair and the crabs are running round and bedding in my bubby hair. You know when all my old solicitors only have needles for a pay and all my brand new visitors only have spoons to give away. You know anything I can think of, child, won't seem to be enough. I'm a friend with your daddy, I'm a friend with your dog, just to get you to let me know, honey, begging you love, dog. Dreimal Rockmusik aus den Niederlanden, The T-Set aus der Universitätsstadt Delft, zwischen Rotterdam und Den Haag gelegen, hatten 1969-70 einen Hit mit Ma Bella Mi, der sogar in den US Top 100 einen fünften Platz belegte. Smokey Joe's Café war allerdings ein Cover im Original von den Coasters. Die werden wir dann am Ende der Sendung noch hören, und zwar mit eben diesem Titel. Golden Earring kam aus Den Haag, die gab es tatsächlich schon seit 1962, da waren sie noch eine ganz junge Teenagerband und 3 Jahre später spielten sie ein komplettes Album ein. 1973 hatte die Band mit Radar Love einen weltweiten Hit, ich habe hier mal die längere LP-Version ausgesucht. Als Dritter im Bunde Hermann Broth aus Zwolle mit Back in Your Love von 1976, einer Demoaufnahme seines Liedes für die LP Streets, die ein Jahr später dann veröffentlicht wurde. Von den Niederlanden und die 70er Jahre geht es nach Großbritannien zurück in die 60er. Pink Floyd noch mit Syd Barrett, Take Up the Stereoscope and Walk aus dem Jahre 1967. Jacob is in my dream star. Every one of them seems bad. Though I toss and turn, my head won't clear. When I get back to sleep, I'm glad. It's working, my brain is driving me in two. It's gonna break my heart again. I pick up that telephone and somebody shouts, you're on a dream that never ends. There never ever should be a day like today. There ever gonna be another day. No, there never ever should be a day like today. Things can't keep on this way. Curtains and everything's black. The sun is riding high in the sky. It's gonna drive me crazy, gonna drive me wild. I bless an angel, tell me not to cry. She said she loved my looks, but she won't buy a book. She doesn't read about me in the time. She'll leave me soon and fly on out. She's here to see I lose my mind. There'll never ever be a day like today. There'll never be another day. No, there'll never ever be another day like today. Just can't keep on this way. Now I'm waving goodbye to everything as I slide down the tunnel of time. Then I pass somebody who's on the way up, set the other side is fine. A day like today, never be another day. No, there'll never ever be another day like today. Just can't keep on this way, keep sliding this way. Oh, never be another day. You gotta slide out of the way. You keep sliding this way. You're gonna drive me bad. The worst day I've ever had. I've never had such a day. Can't keep this way. I'm gonna lose my brain. Someone woke me up this morning and I lit a cigarette. Found myself and I stopped yawning. Started getting myself dressed. Then I thought that I had a dream. I remembered the things that Nach Pink Floyd, Take the Stereoscope and Walk, kam eine Aufnahme aus dem gleichen Jahr 1967, The Pretty Things, There Will Never Be Another Day, laut dem Sänger der Band Phil May, das einzige Lied der LP Emotions, das er nicht als peinlich empfand und die Band auch mal in Live-Konzerten spielte. Wir hörten eine Aufnahme ohne nachträgliche Overdubs, die allerdings so nicht veröffentlicht wurde. Während die Band für das Label Fontana zwei tolle LPs einspielte, ging die dritte LP so richtig in die Hose. Die Band wurde vom Plattenlabel in eine Richtung gedrängt, in die sie nicht wollten, was zur Folge hatte, dass Bandmitglieder die Gruppe verließen und der Produzent nahezu bei jedem Lied nachträglich Bläser und anderen Schnickschnack per Overdub hinzufügte. Zuletzt hörten wir die Rolling Stones, die natürlich solche Bevormundungen der Plattenfirma nicht mehr zuließen. Sad Day, eine eher nicht sehr bekannte B-Seite diverser Singles, zum Beispiel 90 Nervous Breakdown, etwa zur Zeit der LP Aftermath von 1965-66 aufgenommen. Since you're the delegate from Kansas, will you kind of take the floor and tell her what is Kansas thinking and what is Kansas for? Well, Kansas is for the farmer. We stand behind. How can we make your grave? Well, we gotta irrigate our desert. We've got to get some things to grow. And we gotta tell this country about Utah. 'Cause nobody seems to know. Da-da-da-da-da. Das war Randy Newman aus den USA von seiner ersten LP mit dem Titel The Beehive State von 1968. Zuvor hatte Randy Newman schon in seinen jungen Jahren Lieder für andere komponiert. Das Komponieren hatte in der Familie Newman Tradition. Randys Onkel Alfred Newman war ein bekannter, produktiver Filmkomponist. 1970 verstarb Alfred Newman mit 69 Jahren und damals hatte er schon seit 1930 etliche Soundtracks für höchst unterschiedliche Filme geschrieben. Musicals, Melodramen, Western, Film-Noirs, das verflixte siebte Jahr von Billy Wilder mit Marilyn Monroe, Der König und ich, ein Musical mit Yul Brynner, Der Glöckner von Notre Dame mit Charles Laughton, Nevada Smith, ein Western mit Steve McQueen und den Flugzeugkatastrophenfilm Airport 70. Das war seine letzte Arbeit, die ich für Framats musikalisches Fundbüro auch ausgesucht habe. Danach schließen sich problemlos zwei Stücke von Ledaps Amod an. Thomas Bradl schickte mir seine neue CD und meinte, dass davon wahrscheinlich wohl nichts in meine Sendung passt. Weit gefehlt, lieber Thomas, ich finde, dieser Block an Liedern passt ausgezeichnet zusammen nach Ledaps Amod mit den Stücken Januar und April. Hören wir einen weiteren Filmkomponisten, Jerry Goldsmith, mit einer mit Pre-Flight Countdown aus dem 1968er Kriegsfilm Tora, Tora, Tora. Jetzt müssen wir also nur noch einen Regisseur oder Filmproduzenten finden, der einen Film zur Musik von Ledaps Amod drehen kann. Seit Jitterbug Waltz von Fats Waller war der Dreivierteltakter im Jazz etabliert. Seit Take 5 von Dave Brubeck Musik im Fünfvierteltakt. Pianist Duke Pearson, Bassist Bob Crenshaw, Schlagzeuger Mickey Rooker, Sopransaxophonist Harold Wicks und James Spalding an der Flöte spielten 1966 The Fakir. Thank you. Pearson folgte die britisch-karibische Band mit dem Hauptsitz in London, Chimande. 1972 befand sich auf der Debüt-LP von Chimande das Stück Bra, das wir soeben gehört haben. Zeit für Musik von Solisten und Duos aus sehr unterschiedlichen Zeiten. 1993 spielte der US-amerikanische Gitarrist Billy McLaughlin Norma's Shuffle ein. Bereits 1935 ging Sänger und Gitarrist Sleepy John Estes mit dem Mundharmonikaspieler Hammy Nixon für Decca Records in Chicago ins Studio, um Drop Down Mama auf Shellac für die Hörer zu verewigen. Thank you. you're trying to put on me. Well, my mom, she don't like me to fool right all night long. Now I may look like I'm crazy, for don't do no right from wrong. Go away from my window, quit scratching on my screen. You're a dirty mistreat, I know girl what you mean. Well, my mama, she don't like me to fool around all night long. Now I may look like I'm crazy, for don't do no right from wrong. Some of these women sure do make me tired. Got a handful of, give me a mouthful of my jaw blood. Well, my mama, she don't like me to fool around all night long. Now I may look like I'm crazy, poor John do no right from wrong. Woman, I'm loving one teeth, solid gold, that on this woman I'm mortgaged on my soul. Well, my mama, she don't love me to fool round all night long. Now I may look like I'm crazy, poor John do no right from wrong. See me coming, put your man outdoor. You know I ain't no stranger, done been here before. Well, my mama, she don't love me to fool round all night long. Now I may look like I'm crazy, poor John do no right from wrong. Zum Abschluss von Framats musikalisches Fundbüro hören wir die Doo-Wop und Rhythm and Blues Gesangsgruppe The Coasters, und zwar in der Urbesetzung, die von 1955 bis 1957 bestand, mit den beiden Hauptsängern Billy Guy und Carl Gardner. Die waren ja immer dabei, aber noch mit Billy Nunn statt Willie Dub Jones als Basssänger und Leon Hughes als zweiten Tenor. Down in Mexico, Searchin' Youngblood, das waren die bekanntesten Platten dieser Besetzung. Yakety Yak, Poison Ivy, Charlie Brown und dergleichen waren schon Aufnahmen der bereits erwähnten Umbesetzung mit Willie Dub Jones. Jetzt hören wir gleich die Originalaufnahme von Smokey Joe's Café aus dem Jahre 1955. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Spaß mit den Coasters. Was eating beans at Smokey Joe's Cafe, just sitting digging all the scene at Smokey Joe's Cafe. A chick came walking through the door that I had never seen before. At least I never saw her bow at Smokey Joe's Cafe. Ooh, and I started shaking when she sat right down next to me. Ooh, her knees were almost touching mine at Smokey Joe's Cafe. A chill was running down my spine at Smokey Joe's Cafe. Oh, I could smell a sweet perfume. She smiled at me, my heart went boom. Then everybody in the room at Smokey Joe's Cafe, they said, man, be careful, that pig belongs to Smokey Joe. From behind the counter, I saw a man, a shelf hat on his head and a knife in his hand. He grabbed me by my collar and began to shout. You better eat up all your beans and bar and clear right on out. Yes, I know I'll never eat again at Smokey Joe's Cafe. And so we'll never meet again at Smokey Joe's Cafe. I'd rather eat my chili beans at Jim's or Jack's or John's or Jean's than take my chances eating out at Smokey Joe's Cafe. Ooh, I risk my life when that Smokey Joe's a crazy fool. Crazy.